das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 15 bis 16. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Gott segne dieses Wort. Seine Erben. In diesem Bibeltext hier aus dem Römerbrief im 8. Kapitel lernen wir mehr, dass wir Gottes Erben sind. Wir, die wir Jesus Christus folgen, in unserer persönlichen Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus. Und Paulus schreibt hier, erinnert uns, dass wir eben durch den Heiligen Geist, dass wir bestätigt sind als Gottes Erben und seine Kinder und dass wir eben Gottes Kinder sind. Und wichtig ist zu verstehen, dass wir als reuige Sünder, wir, die wir uns abwenden von der Sünde und zu Jesus Christus kommen und in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen und leben und wirken, dass der Heilige Geist in dem Moment, wo wir zu Jesus Christus kommen, dass wir erlöst sind, ein für alle Mal, ja, durch den Heiligen Geist. Und wir können unsere Erlösung nicht verlieren. Ja, ich wiederhole das nochmal. Als Christen, wir, die wir Jesus Christus folgen, können unsere Erlösung nicht verlieren. Und wir lesen hier nochmal dazu aus dem Epheserbrief. Geht mal rein. Schaut mal, was der Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Ja. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Und auch im Titusbrief, Kapitel 3, Vers 5. Und auch wenn manche Leute, wer auch immer das sein mag, sagen oder so, dass wir unsere Erlösung verlieren können, dann ist das falsch. Denn wir haben eben hier, aus diesen Versen hier, die absolute Wahrheit in und durch gegeben durch unseren Herrn Jesus Christus in seinem Wort. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 9 und im Titusbrief, 3 bis 5. Ja, also wir können nicht durch gute Taten irgendwie erlöst werden und wir können auch gleichwohl nicht durch was auch immer wir tun, unsere Erlösung in Jesus Christus verlieren. Das ist einfach falsch. Und geht auch noch mal rein ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers 18. Und da schreibt, da lesen wir, das ist hier aus der Lutherbibel: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gott segne dieses Wort. Jesus Christus ist also hier im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers 18, auferstanden. Und bevor er die Himmelfahrt erfolgt, sagt er eben: Mir ist gegeben alle Gewalt oder alle Macht, ja, im Himmel und auf Erden. Und das bedeutet eben alle Macht. Und Gott ist eben allmächtig und Jesus Christus ist allmächtig. Und das ist eben bestätigt eben durch sein Wort. Durch die Bibel hier. Ja, also es gibt keine irdische Autorität oder so, die eben dieses ändern kann. Durch die Auferstehung Jesus Christus ist eben jedes Wort, was Jesus Christus gesprochen hat und spricht, bestätigt worden. Also es gibt keine Gewalt, ja, die Jesus Christus nicht untergeordnet ist. Es gibt keine irdische Gewalt, die Jesus Christus nicht untergeordnet ist, denn er sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt bedeutet eben alle. Ja, und das ist eben unser allmächtiger Gott, unser Jesus Christus. Und das macht uns Mut, auch hier, dass wir nochmal im Römerbrief gucken, dass wir zu Jesus Christus rufen können, in unserer persönlichen Beziehung als reuige Sünder zu ihm kommen und aber Vater ihn anrufen können. Aber Vater ist so eine Art ein Kosename, ja, also dass er unser persönlicher Gott ist, unser liebender himmlischer Vater, der da ist und der sich um uns kümmert. Und er ist ja unser Schöpfer. Jesus Christus hat das Universum geschaffen und alle Menschen und alles Leben, alles, was existiert, hat er, Jesus Christus, geschaffen. Und er ist unser liebender himmlischer Vater. Und so macht uns das Mut, in verschiedensten Situationen zu rufen, aber Vater, und unser Jesus Christus so damit anzurufen. Und dass er uns hilft in schwierigen Situationen, aber auch zu allen Zeiten. Und das ist unsere Einladung als Gottes Erben, als Christus Erben. Wir sind seine Erben und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort, hier aus dem Römerbrief, dass wir deine Erben sind. Und wir haben eben die Erlösung geerbt durch das, was du getan hast am Kreuz. Ja? Nicht durch irgendwelche guten Taten, die wir vollbracht haben, ganz im Gegenteil, durch alles, was du getan hast am Kreuz und für uns gestorben bist. Und wir danken dir, dass wir ja besonders in schwierigen Zeiten, aber auch zu allen Zeiten zu dir kommen können, aber Vater ausrufen können, ja, und der Heilige Geist uns ins Herz spricht, dass wir nicht allein sind und dass du mit uns bist, egal wie die Situation nun sein mag. Und dafür sind wir dankbar und wir danken dir, Jesus, von ganzem Herzen. Und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.